Damit kommen wir jetzt zu einigen speziellen Werkzeugen. Bevor wir in die heiße Phase der Verhandlungen einsteigen, indem wir ein erstes Angebot auf den Tisch legen oder die erste Forderung stellen, möchte ich Ihnen diese speziellen Verhandlungen